Wirklich ein charmanter Mensch. Na, man kann nicht wissen, was Geschichte. Ein Spaß wäre es, wenn ich früher zur zweiten Heirat käme als unsere Kammerfrau, die so spöttisch auf mich herabsicht, weil sie den Herrn Friseur zum Liebhaber hat. Ja, mit der Hochzeit lasst das aber hübsch Zeit. Bei mir könnte es rascher gehen. Das wäre ein Triumph. Vom Fenster würde ich gleich die Leute zusammenrufen. Ah, der Blutzerkern. Hui, geschwind die Leute alle zusammen! Ein neuer Gärtner ist aufgenommen, der in Zukunft statt meiner über sie befehlen wird. Es ist gescheit. Was ist das? Die Kammerfrau? Gehorsamste Dienerin. Sie kommt zu mir? Was hat denn das zu bedeuten? Ach, gewiss wieder ein Vaterus. Die Leute haben was versäumt und ich kann's bald ausgießen. Frau Gärtnerin? Und der Dänigste. Was steht zu Befehl, Frau Konstantia? Die Gehfrau erwartet heute Nachmittags Besuch aus der Stadt und wünscht, dass nicht wieder so schlechtes Obst wie das letzte Mal ins Schloss geschickt werde. Also ich hab das Allerschönste. Die Gehfrau ist überhaupt mit der ganzen Pflege des Gartens höchst unzufrieden. Ist nicht meine Schuld. Die Leute... Aber das wird jetzt alles anders werden. Die gnädige Frau hat mir den Auftrag erteilt, einen geschickten Menschen aufzunehmen. Na, und da hat sich so geschickt, dass ein sehr geschickter Mensch... Gut, ich werde es der gnädigen Frau zu wissen machen. Ich werde mir die Freiheit nehmen, ihn selbst der gnädigen Frau vorzustellen. Was fällt dir ein, der gnädigen Frau vorstellen? So einem Bengel. Oh, ich bitte, Madame, diesen Menschen mit keinem gewöhnlichen Gartenknecht zu verwechseln. Er ist, ich meine, es ist sogar möglich... Also bin auch schon gewiss, dass ich ihn heirate. So? Diese Vermählung wird der gnädigen Frau so uninteressant sein wie der ganze Mensch. Ich finde es daher, wie schon gesagt, ganz unstatthaft, ihn der gnädigen Frau vorzustellen.